komme aus Wuppertal, also bin seit ein paar Jahren in Wuppertal, lebe ich da, habe Sozialpädagogik studiert und studiere im Moment Islamwissenschaften an der Uni, also in Köln. Und wir sind, Alhamdulillah, in Wuppertal sehr aktiv. Und wie ich euch sehe, ihr seid vielleicht erstmal jetzt in diesem Moment eine kleine Gruppe. So habe ich auch mit einer türkischen Moschee, die jetzt in Wuppertal auch ist, dass auch ein paar junge Leute haben sich Räume gemietet, haben daraus eine Moschee gemacht und einen Platz für Jugendliche. Und subhanallah, wir haben angefangen, da waren wir, glaube ich, an dem ersten Tag 6 oder 7 Leute. Jetzt sind fast 50 Jugendliche da gekommen. Das Schöne ist, was ich... ich bin auch eine Kamera. Das Schöne ist zu sehen, dass sogar auch bei unseren Brüdern, die Türken, dass auch dieses Selbstbewusst erweckt worden ist, dass man für die Jugendlichen was machen muss. Die ganze Zeit war es ja so, dass viele Leute Moscheen gebaut haben, gekauft haben für hunderte tausend von Euro. Jetzt in Wuppertal haben sie eine Moschee gekauft für 350.000 Euro. Man hat wirklich seinen letzten Cent dafür genommen. Aber dann hat sich die Frage gestellt, was machen wir? Und dann hat man jetzt, gerade in diesen Jahren, es geschafft, so viele Jugendliche da reinzubekommen. Und natürlich ein Unterricht auf Deutsch für diejenigen, die hier geboren sind. Der ist Türke, aber er versteht die Muttersprache auch nicht so gut. Und bei uns ist das auch so. Wir haben viele Marokkaner, viele Araber, die super perfekt Deutsch sprechen, aber sie können kein Arabisch. Und dann sitzt er da und er möchte auch was mitbekommen. Kriegt das nicht. Deshalb, ich denke, ihr kennt hier jetzt auch den Bruder Pierre Vogel, der auch jetzt ziemlich aktiv ist und viel macht in diesem Bereich, mashallah. Es gibt den Bruder Abu Jamal. Und inshallah, ich hoffe, dass dieses Treffen der erste und danach werden viele folgen. Da ich euch noch nicht kenne und ich von meinen Gelehrten gehört habe und gelernt habe, das Erste, was ein Moslem lernen muss, ist Tawhid. Und Tawhid heißt das, ein Gott glauben. Wer bist du? Und warum solltest du beten? Wer hat dir das überhaupt vorgeschrieben? Wer ist Allah? Wenn du sagst, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, was meinst du denn damit? Das Erste sollten wir wissen, die Gelehrten haben gesagt, jeder Mensch, der Moslem ist, muss 4 Sachen in seinem Leben gemacht haben. Das Erste, Wissen erwerben. Du sollst Wissen erwerben. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, der dich erschaffen hat, hat dir gesagt, fa'alam annahu la ilaha illallah. Du solltest durch Wissen feststellen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Guck mal heute die Christen. Er sagt dir, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Frag ihn, woher das kommt, was meint er damit? Du wirst von jedem was anderes hören. Warum? Weil er selber nicht weiß, was das ist. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir, dass du weißt, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Aber wie kannst du es wissen? Nur durch Wissen. Das ist das Erste. Also Wissen erwerben. Und Al-Bukhari, das ist bekannt für alle, Al-Bukhari hat in seinem Buch ein Kapitel Wissen, Wissen. Vor Aussage und Tat. Das heißt, bevor du was sagst und bevor du was tust, solltest du erstmal Wissen erwerben. Das Zweite, wenn du Wissen bekommen hast, jetzt weißt du, dass Allah dich erschaffen hat. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen? Sagt im Koran, in Surat al-Zariyat, ich habe die Jinn, also die Geister, unsichtbare Wesen für uns, und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Verstanden? Das heißt, ich habe jetzt verstanden, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich erschaffen, nicht damit ich in die Disco gehe, nicht damit ich mit den Frauen ausgehe, damit ich klaue, damit ich Schlechtes tue. Nein, er hat mich erschaffen, damit ich ihm diene. Also ich habe jetzt Wissen, was muss ich jetzt machen? Es umsetzen. Jetzt muss ich umsetzen. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir gesagt, hey, du musst 5-mal am Tag beten. Ich habe Wissen. Wie soll ich beten? Rasulullah hat uns das beigebracht. Ha? Kennt ihr, wie das passiert ist mit dem Beten? Ah, er ist zu Allah durch diese Nachtreise. Also umsetzen. Allah subhanahu wa ta'ala, kein Schweinefleisch, kein Alkohol, keine Unzucht, nicht klauen, deinen Nachbarn keinen Schaden zufügen, deine Mutter musst du respektieren, dein Vater genauso. Wissen, umsetzen. Und dann das Dritte, was muss man machen? Weitergeben. Warum sollst du das für dich behalten? Wenn ich jetzt weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala der beste Weg, ich sag dir, der beste Weg, der dich glücklich machen kann auf dieser Erde, ist ein Diener Allah zu sein. Es gibt nichts Besseres auf dieser Erde. Hier, nimm die Schlüssel, fahr deinen Ferrari. 2-3 Runden, irgendwann hast du Langeweile. Liest den Koran, liest du und liest du und liest du und liest du. Und sagst, MashaAllah, was ist das? Es wird nicht langweilig. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala dir immer, wenn du die Schönheit des Korans suchst, er wird dir wieder neu geben. Und das vierte, unausweichlich, dass du Geduld haben musst. Weil du auf diesem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala Schwierigkeiten bekommen wirst. Guck mal, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Prophet. Er ist gekommen, er wollte niemanden weder um Geld noch um irgendwas bitten. Er hat gesagt, sagt la ilaha illallah. Sagt, es gibt keine Gottheit außer Allah. Das ist das Einzige, was er von den Leuten wollte. Haben sie gesagt, er ist ein Zauberer, er ist ein Lügner, er ist, stimmt irgendwas mit ihm nicht. Also musst du Geduld haben. Das heißt, wenn die Frau, unsere Schwester im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr gesagt, du sollst Kopftuch tragen. Jetzt wird sie 10 Jahre alt, trägt sie ihr Kopftuch. Natürlich wird sich das in der Schule ändern. Die Leute, die mit ihr immer gelacht haben und gespielt haben, ihre Lehrerin, wird vielleicht ihre Position ändern. Oder ihre Haltung ihr gegenüber ändern. Also musst du Geduld haben. Also, noch einmal, 4 Sachen muss der Moslem machen auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wissen erwerben. Und ich sage euch, das Wissen ist das Wichtigste, was der Moslem braucht, um diese Religion richtig ausüben zu können. Das zweite, was war das? Umsetzen. Das dritte, weitergeben. Und viertens, Geduld haben. Geduld haben. Jetzt stelle ich euch so eine Frage, wenn wir über Wissen reden. Wer kann mir sagen, wie viele Frauen hatte der Mohammed zum Beispiel geheiratet? Nennt mir die Namen von diesen Frauen. Na komm. Aber ich bin mir sicher, wenn ich euch jetzt frage, wie viel verdient Zinedine Zidane? Also natürlich, er verdient, er spielt ja nicht mehr, er hat ja das und so. Wer spielt bei der französischen, so, ja, die Elf, ja, einer ist verletzt, da hat ihn jemand. Ha, das wissen wir alles. Aber über Muhammad zu leisten, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Subhanallah. Also, das muss sich ändern. Und wie kann sich das ändern? Indem wir uns in solchen Vorträgen treffen, um Wissen darüber zu erwerben. Okay, jetzt sollen wir die Iman-Inhalte eines Moslems erklären. Was heißt es, ein Moslem zu sein? Wer kann das erklären? Ein Moslem? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Sein Herr, also Allah subhanahu wa ta'ala, hat zu Ibrahim eins gesprochen. Und er hat ihm gesagt, ergib dich. Sagt Allah zu Ibrahim, ergib dich. Sagt Ibrahim, ich habe mich ergeben. Sinngemäß könnte man das auch so übersetzen. Ich praktiziere schon den Islam. Was heißt das, ich praktiziere schon den Islam? Das heißt, ich bin schon Moslem geworden. Islam heißt Gottergebenheit. Ich gebe euch ein Beispiel, was viel einfacher ist als das. Wenn jetzt jemand kommt hier mit einer Waffe und sagt dir Hände hoch, was würdest du machen? Du würdest dich ergeben. Das ist Islam, nichts anderes als das. Das heißt, dass ich ergebe mich für wen? Für Allah subhanahu wa ta'ala, der mich erschaffen hat. Ergeben hat. Und warum streiten wir uns heute über die Propheten? Wenn wir über die Propheten reden, wir sagen Musa und Isa und Nuh, die waren alle Muslime. Dann siehst du schon den Christen, der ist ohnmächtig geworden. Wie, Isa war ein Moslem? Das geht doch nicht. Warum? Weil er nicht versteht, was es bedeutet, ein Moslem zu sein. Ein Moslem zu sein heißt das, Gott ergeben zu sein. Was ist der Unterschied zwischen einem Moslem und einem Käfer? Der Käfer, viele Muslime benutzen diesen Begriff falsch. Wenn er zum Beispiel zu Deutschen oder zu Christen oder zu Juden oder so, sagt er Käfer. Aber es ist nicht richtig. Weil es gibt viele Menschen, die glauben an Allah. Wenn du mit Leuten redest auf der Straße oder so, sagst du, ja, ich glaube an Allah. Aber nein, wenn wir sagen Kafir, das heißt, er ist nicht Moslem. Er praktiziert nicht die Religion, wie Allah subhanahu wa ta'ala das von ihm will. Könntest du jetzt sagen, ich glaube an den Koran, aber ich will, ja, die haben mal erzählt, dass irgendein Mann gekommen ist, der heißt Muhammad, der hat irgendwas, aber an ihm glaube ich nicht. Wird das von dir angenommen? Niemals. Und deshalb wird auch dein Glaube nicht angenommen, wenn du zum Beispiel an Muhammad glaubst, sallallahu alaihi wasallam, und glaubst an Isa nicht, Jesus. Oder an Nuh. Also es ist wichtig. Moslem heißt, sich zu ergeben vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir leben in Zeiten, subhanahu wa ta'ala. Wenn du siehst, heute die Jugendliche, gerade ihr seid jetzt in der schlimmsten und gefährlichsten Phase eures Lebens. Warum? Weil euch so viel angeboten wird, dass ihr zwischen gut und schlecht nicht unterscheiden könnt. Und wer von euch den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala will und anstrebt, der wird den finden. Du musst nur dich bewegen in der Richtung. Und guck mal diesen schönen Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Maryam sagt. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ تَدَوْهُنَا. Allah subhanahu wa ta'ala gibt denjenigen, der mehr Recht hat und will, mehr Recht hat. Du bewegst dich einen Schritt in Richtung Allah. Allah subhanahu wa ta'ala macht es dir noch leichter und noch leichter. Bis du das Gefühl hast, kein Moslem lebt die Religion so wie ich. Deshalb musst du dich entscheiden. Drei Fragen solltest du dir immer vor Augen halten. Denk nicht, weil du jetzt jung bist oder weil ich jung bin oder du jung bist, dass dein Leben, ach, komm beten. Ach, weißt du, ich meine, mein Vater hat ja mit 50 Jahren angefangen zu beten. Ich meine, warum soll ich jetzt mit 20 Jahren anfangen? Ich habe Zeit, lass mich. Mach Schluss mit deiner Freundin. Und heutzutage, subhanallah, ist das so verbreitet, der Junge kann machen, was er will, das Mädchen nicht. Wenn ein Mädchen auf der Straße ist, man sieht sie nur mit einem Jungen redet, ist sie schlecht. Die kannst du nicht heiraten, vergiss sie. Aber der Junge, der hat die Freundin, ist kein Problem. Hört mal zu, was Allah subhanahu wa ta'ala zu diesen Leuten sagt. In Surat An-Nur, Surah 24, das Licht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Mann und die Frau, die Unzucht betreiben, verdienen eine Strafe. Also er hat dich auch als Mann erwähnt. Und der Mann, der Unzucht begeht, darf erst eine Frau heiraten, die Jungfrau ist, wenn er Reue gemacht hat. Und solange er keine Reue begangen hat, darf er eigentlich eine Jungfrau gar nicht bekommen. Darf er nicht. Ich sage euch eine Sache, die mir passiert ist. Komme ich nach Hause, ich schalte im Fernsehen rein. Da steht ein Mann, kommt rein mit seiner Freundin. Ein Türke. In diesem Fall war das ein Türke. Er sagt, ich bin ein Moslem und der Islam verbietet mir, vor der Ehe Unzucht zu betreiben. Also mit meiner Frau irgendwas anzufangen. Was hat er gemacht? Er hat sich verlobt mit einer Jungfrau, einer türkischen Jungfrau. Sie sagt, ich mache mit dir nichts, bis wir verheiratet sind. Aber was hat er gemacht, damit er diese Verlobungszeit aushält? Hat er sich eine Freundin geholt, eine Deutsche, mit der er ein bisschen seine Zeit vertreiben kann. Wer den Islam versteht, wird niemals sowas machen. Subhanallah. Normalerweise diese Frau oder seine Verlobte musste ihm eigentlich sagen, Assalamu alaikum. Tschüss. Das heißt Reue? Reue heißt Tauba. Ah, da könnte man ja lange drüber reden. Reue heißt Voraussetzung. Reue heißt, dass ein Mensch, der einen Fehler gemacht hat, Einsicht hat, dass er was falsch gemacht hat und sich Allah subhanahu wa ta'ala reumütig zuwendet. Dass er sagt, oh Allah, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel, das ist auch verbreitet unter uns heute, subhanallah, dass ein Kind oder eine Frau nicht gut ist zu seiner Mutter oder seinem Vater. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Du solltest ihnen nicht mal Uff sagen. Weißt du was Uff? Ich gebe dir das auf Deutsch als Beispiel. Deine Mutter hat dich geschickt zu Plus. Kaufst du mir bitte Öl und Brot. Kommst du zurück, sagt Mama hier Brot und so, und du wolltest eigentlich schnell wieder, deine Freunde warten auf der Straße. Sagt dir deine Mutter oder Sohn, ich habe vergessen, wir brauchen noch Eier. Mann! Das ist dieses Uff. Ibn Abbas, radiallahu anhu, also Allahs Wohlgefallen auf ihn, sagt bei Allah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein schlimmeres Wort Oder wenn es ein schlimmeres Wort gibt, außer dieses, Mann oder El, hätte Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran erwähnt. Guck mal, wie schlimm das ist. Verstehst du? Das heißt, Reue, das heißt, dass ich sehe, ich habe meiner Mutter schlecht getan und ich habe die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala, ja, ich habe mich widersetzt. Dann gehe ich erstmal, bitte ich meine Mutter um Entschuldigung und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und Vergebung. Und die Reue nochmal, ist es wichtig, dass ich mir vornehme, nie wieder das zu tun, was ich gemacht habe. Ja? Wie der eine, jetzt ist Ramadan, ne? Ramadan hatten wir ja vor kurzem, ne? Bestimmt die Moschee war total voll, oder? Ja, wie bei uns, ja? Die Moschee ist voll, da hast du gar keinen Platz. Wir haben eine Moschee, die ist so groß wie ein Fußball, wie ein Basketballplatz, ja? Ja, Ramadan, alle, die Leute, die du noch nie gesehen hast in der Moschee, kommen alle in der Moschee, mashallah, 30 Tage, pünktlich, kommen die beten. Ramadan ist vorbei, hä? Wo sind die alle? Aber wir sehen uns, inshallah, Ramadan, der kommende Ramadan. Die Reue ist, dass du, wenn du zurück zu Allah kommst, dass du nie wieder dieses machst. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, du sollst fünfmal am Tag beten, ich bete fünfmal am Tag. Ich vernachlässige mein Gebet nicht. Aber du musst auch Einsicht haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Bittet erstmal, Allah, Einsicht haben. Ich habe einen Fehler gemacht. Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir das vorgeschrieben, ich habe es nicht getan. Ich habe Einsicht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und jetzt bitte ich Allah um Vergebung. Ich gebe dir noch ein Beispiel, damit du es ein bisschen verinnerlichst. Stell dir mal vor, du streitest dich mit einem Bruder. Ein Bruder, er hat dich beschritten, du warst ein bisschen stärker als er, hast ihm eine Faust gegeben. Er hat euch getrennt, ihr habt euch nicht mehr gesehen. Ein Jahr später, du bist auf dem Markt, da ist der Bruder. Du kannst nichts an, ihr steht jetzt voreinander. Er will ausweichen. Du gehst zu ihm, na, wie geht's dir? Er wird das von dir niemals annehmen. Warum? Aber wenn du zu ihm gehst, nimmst ihn in den Arm und sagst, es tut mir leid, was damals passiert ist. Wir waren dumm, wir haben uns gestritten, es tut mir wirklich leid. Er wird das eher von dir annehmen. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, erstmal Einsicht haben, dass du einen Fehler gemacht hast und dann Reue. Und dann bereuen. Okay, wir haben jetzt das. Was bedeutet das? At-Tawhid. Was bedeutet das, dass du ein Abt bist, ein Diener bist? Erstmal gibt es 6 Voraussetzungen für den Iman, also für den Glauben. Und der Glaube wird hier in Deutschland ja immer als Glaube, Gläubige, Gläubige. Es ist falsch. In der arabischen Sprache ist es falsch, gläubig zu nehmen. Das Wort gläubig. Deshalb, ich bevorzuge, oder unsere Gelehrten bevorzugen, er hat den Iman verinnerlicht. Das heißt, er hat an diese 6 Kategorien geglaubt. Ich gebe euch die jetzt eins nach dem anderen. Habe ich einen Stift hier? Erstmal der Iman, also an Allah subhanahu wa ta'ala. Wer ist Allah? Wer von euch kann mir über Allah erzählen? Und das ist das Problem heute der Muslime. Wenn wir Allah lieben würden, und wir mussten eigentlich Allah lieben über alles. Erstmal Allah und alles andere. Ich liebe meine Frau, und ich liebe mein Kind, und ich liebe meine Arbeit, und ich liebe mein Auto, und ich liebe meinen Fußballverein. Für wen liebe ich das? Alles für Allah. Alles für Allah. Aber wenn wir Allah wirklich lieben würden, wie viel kann ich über Allah erzählen? Stell dir mal vor, hier hat der eine, der gerade sich verliebt hat. Ja, sitzt da, der hat uns schon ein Loch im Kopf gemacht. Weißt du, wie schön die aussieht? Und ihre Eltern. Und weißt du, wir wollen heiraten. Und wir haben gemacht und wir haben uns ein. Aber lass uns in Ruhe jetzt. Aber er erzählt, warum? Weil er verliebt ist. Aber wie viel kann ein Mensch über Allah erzählen? Das mussten wir eigentlich machen. Und Rasul hat uns eine sehr schöne Sache gesagt, hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat 99 Namen. Wer sie verinnerlicht, versteht, kommt ins Paradies. Wie viele haben das gemacht, um ins Paradies zu kommen? Huwallahu alladhi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari' al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab al-Razzaq. Wer kennt diese Namen und versteht wirklich, was dahinter steckt? Allah. Ich glaube an Allah durch Wissen. Allah hat mich erschaffen. Und wir haben gesagt, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen? Wer kann mir das nochmal von den Jugendlichen sagen? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen? Warum? Nur für einen Zweck. Was ist das? Damit wir ihn dienen. Barakallahu fiik. für nichts anderes. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, dient mir. Viele würden sagen heute, ach, ihr fastet, ihr Muslime, ihr seid arm, ihr habt ja nichts. Wie, den ganzen Tag nichts essen, nichts trinken, nichts ausgehen mit der Frau, nichts. Dass die denken, dass wir unser Leben nicht auskosten können. Er hat uns Alkohol verboten, hat er gesagt, ja, guck mal, wie viel es gibt. Kannst du essen, trinken, was du willst. Er hat uns Schwein verboten, aber gibt es alles an Fleisch, was du möchtest. Er hat die Unzucht verboten. Er hat gesagt, wenn du eine Frau haben willst, geh, klopf an der Tür, such dir eine rechtschaffene Frau, eine gläubige Frau, die Allah fürchtet. Dann wirst du glücklich in deinem Leben. Und guck mal, diese ganzen verbotenen Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, lies mal die Soziologie und die ganzen Statistiken, wirst du sehen, wie viel Schaden Alkohol und diese ganzen Sachen bringen den Menschen, subhanallah. Also alles, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gemacht hat, ist gut für uns. Allah ist der Verwalter. Verwalter. Das heißt, er verwaltet alles, was auf dieser Erde. Allah entgeht nichts. Kannst du dir das vorstellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die leisen Schritte einer Ameise, in einer schwarz-dunklen Nacht unter einem stummen Stein nicht entgehen? Kannst du dir das vorstellen? Das heißt, derjenige, der klaut, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn gesehen. Derjenige, der seine Mutter schlecht behandelt hat, Allah hat ihn gesehen. Allah entgeht nichts. Und vergiss nicht, dass Allah, der dich dabei gesehen hat, Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, er ist derjenige, der dich dafür bestraft. Das ist die Frage. Was willst du für ein Leben führen? Möchtest du ein glückliches Leben führen und ein gutes Ende haben? Oder möchtest du jetzt einfach dich austoben und austoben und irgendwann kommst du als Verlierer am Ende? Subhanallah. Die erste Frage, die du dir immer vor Augen halten solltest, und die ist sehr wichtig. Was hab ich getan? Stell dir mal vor, wir sitzen ja jetzt hier, Engel des Todes kommt rein, sagt, ihr seid dran, wir sterben alle. Was hast du vorbereitet, um Allah zu treffen? Jeder soll sich diese Frage stellen, was habe ich vorbereitet, um Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen? Habe ich viele gute Taten gemacht? Habe ich einen Koffer voller gute Zeugnisse, um ihn zu zeigen? Das wirst du ja machen, wenn du dein Studium fertig hast und du willst irgendwo arbeiten. Du musst doch irgendwas in deiner Hand haben, damit der Chef zu dir sagt, okay, wir nehmen sie. Die zweite Frage solltest du dir, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya ayyuha alladhina amanu, taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O ihr diejenigen, die den Iman verinnerlicht habt, den Glauben verinnerlicht habt, solltet gucken, was habt ihr vorbereitet, um Allah zu treffen. Und das Zweite, was du immer wissen solltest, bin ich mit den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala sorgfältig umgegangen? Bin ich das? Oder war es mir egal? Und das Dritte, solltest du wissen, subhanallah, ich stelle mir das immer vor, damit ein bisschen verrückt bin ich, ja? Ich stelle mir das immer so vor, dass sage ich so, wenn einer heiraten möchte, ja? Unter uns die jungen Leute, wenn die heiraten wollen, dann geht er, den ganzen Tag steht er vor dem Spiegel. Der macht sich schön und macht's. Warum? Weil er will, wenn er sich zur Verlobung begibt, dass seine Verlobte sie ihn am schönsten, er soll am schönsten aussehen. Dann sage ich dir, tust du es auch, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala begegnen möchtest, dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts Schlechtes von dir sieht? Bereitest du dich vor? Wenn du betest, Allahu Akbar, ist dein Gebet zufriedenstellend für Allah subhanahu wa ta'ala? Ist das Gebet, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat? Ich war in Palästin, im Urlaub, habe ich immer gebetet, also das Gebet, saß ich da, habe ich ein bisschen Koran gelesen, kam ein Mann, Bürger Allah subhanahu wa ta'ala in Richter, der kam rein, hat Allahu Akbar gemacht. Der war nicht mal in 30 Sekunden, war sein Gebet fertig. Zack, zack, runter, rauf, zack, salam alaikum, salam alaikum. Das war's. Hat dieser Mann gebetet? Wo ist Allahu Akbar? Allah ist größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Wo ist es? Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, man hat gesagt, wenn er Allahu Akbar gesagt hat, die Leute haben gezittert. Manche von denen haben geweint. Aber bis jetzt hast du so gebetet. Willst du nicht mal dein Gebet genießen? Allahu Akbar. Und wirklich dir vorstellen, wie groß und mächtig Allah ist. Aber du sagst Allahu Akbar. Habe ich eigentlich mein Auto abgeschlossen? Mein Handy, ist das in meiner Tasche oder wo habe ich das? Ha? Ja, so. Da, mit solchen Problemen fangen die Leute ihre Gebete an. Und viele Leute kommen und beschweren sich, sagen, Mohammed, ich habe mein Gebet, wie soll ich das verbessern? Du kannst es nur dann verbessern, wenn du verstehst, was das bedeutet. Allahu Akbar. Wallahi Azim. Wenn du verstehst, was Allahu Akbar ist, sagst du Allahu Akbar. Gehst du Allahu Akbar. Stehst du Allahu Akbar. Gehst du runter. Du bist unten. Allah ist ganz oben. Allahu Akbar. Stehst du auf, dann hat sich Allahu Akbar so tief in deinem Herzen gebohrt, dass nichts kein Platz ist für alles andere. Aber das Problem ist, dass viele Menschen heutzutage, subhanallah, guck mal, das ist sein Herz, ne? Ich kann nicht so gut malen, ja, tut mir leid. Das ist sein Herz. Normalerweise, dieses Herz muss voll sein von Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber er hat nur diesen Punkt Platz für Allah, subhanahu wa ta'ala. Das muss geändert werden. Das muss geändert werden, damit du glücklich in deinem Leben wärst und damit du Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit erlangen kannst. Also, erstmal den Glauben an Allah, seine Eigenschaften, die 99 Namen begreifen, was bedeutet das? Was will Allah subhanahu wa ta'ala von mir? Was hat er mir geboten? Was hat er mir verboten? Das musst du wissen. Heute, wenn du einen Autoführerschein machst, wirst du niemals das Auto fahren, bevor du weißt, was dir erlaubt ist und was dir verboten ist. Aber das ist dein Ende. Da wirst du zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgehen. Und keiner soll heute reden. Ja? Unser Problem heute in dieser Zeit, ich würde sagen, weißt du was, ich lebe in Deutschland. Ich meine, in Deutschland wird ja verboten, zu beten, Bart wachsen zu lassen, Kopftuch anzuziehen. Allah subhanahu wa ta'ala, der alles weiß, hat dir schon auf diese Frage geantwortet. Er hat dir Folgendes gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. Diejenigen, zu denen die Engel kommen, um sie zu holen, also, safi, ihr Leben ist zu Ende. Fragen sie, فِيمَا كُنْتُمْ, in welchen Sachen wart ihr verstrickt? قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Wir waren unterdrückt. Wir haben in einem Land gelebt und wir waren unterdrückt. Man hat uns unterdrückt. Man hat uns gesagt, wenn ihr beten wollt, ihr könnt keine Moschee bauen. Nennt das ein Kulturverein. Kopftuch, wenn du Lehrerin wärst, heute ist das ja so, darfst du mit Kopftuch nicht unterrichten. Was machen wir denn? Sollen wir dann das Kopftuch ausziehen und dann in die Schule gehen? Sagen die Engel zu ihnen, أَوَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. War denn die Erde nicht weit genug, damit ihr emigriert? Lasst doch diesen Ort, an dem ihr unterdrückt wurdet. Und geht woanders, wo es besser ist. Ha? Wenn es in Deutschland schlimm wird, ha? England ist direkt um die Ecke. Du hast einen deutschen Pass, ist kein Problem. Da kannst du beten, kannst du machen. Da kannst du auch deinen Kopf noch anziehen. Das wird von dir verlangt als Moslem. Allah. Der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Das Zweite, was du wissen solltest, der Glaube an was? An die Engel. Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel erschaffen. Aber Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, jeden Tag verlassen den Himmel, 70.000 Engel. Die verlassen den Himmel, kehren aber nicht zurück. Stell dir mal vor, wie viele Engel es gibt. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, es gibt kaum eine Stelle, wo einer steht. Oder sein Finger tut, dort ist ein Engel, der da betet, so steht oder sich niedergeworfen hat. Die sind für nichts anderes erschaffen worden, außer dass sie Allah dienen und die widersetzen sich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala. Die Engel, wer kann uns sagen, sind die weiblich oder männlich? Ja, männlich. Sehr gut. Geschlechtslos, die Engel. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt das auch im Koran. Hat zu den Kuffar, die gesagt haben, ach, er hat sich ja Mädchen geholt, ja? Die ihm helfen, die Engel. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das was er sagt, ist ziemlich schwer. Also, die sind geschlechtslos, die Engel. Aus was sind die erschaffen worden, unser Bruder? Aus? Aus dem Nur, aus Licht. Auslicht. Also Engel sind geschlechtslos, sind aus Licht erschaffen worden und sie haben bestimmte Aufgaben. Manche von ihnen zum Beispiel sind für die Strafe, Bestrafung. Manche von ihnen sind für zum Beispiel, die erledigen die Sachen von den Menschen. Und ich gebe dir eine Sache, die dich erfreut. Erfreulich heute. Während wir hier sitzen, gibt es Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala über uns berichten. Sie gehen zu Allah subhanahu wa ta'ala, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wo wart ihr? Sag, wir waren gerade in einer Moschee hier, Hunsberger Straße 73. Ha? Da waren ein paar Muslime, die sich getroffen haben, damit die dir gedenken, ja Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was wollen sie denn? Sie wollen das Paradies. Haben sie es jemals gesehen? Sagen die nein. Wovor fürchten sie sich am meisten? Sagen die Hölle. Haben sie sie gesehen? Sagen die nein. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala erfreulich, Bruder Islam. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O ihr, meine Engel, seid meine Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Da kommt ein Engel und sagt, oh Allah, aber unter ihnen ist jemand, der ist nur gekommen, weil er die Autoschlüssel von irgendjemand wollte oder 10 Euro, die sich ausleihen wollte. Ah, der ist nur, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, keiner, der sich zu ihnen setzt, wird von meiner Barmherzigkeit ausgeschlossen. Schuf mashallah. Wie ist es gut, mit den guten Menschen zu sein? Die rechtschaffenen Menschen zu sein? Ich gebe dir ein Beispiel, was noch heftiger ist als das. Kennt ihr Surat al-Kahf? Surat al-Kahf. Über diese Jungs, rechtschaffenen Jungs, die in der Höhle gegangen sind. Ja, ha? Ja. Und dort mehrere Jahre waren. Ein Hund war mit denen, hat sich begleitet. Ein Hund, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn im Koran erwähnt. Dieser Hund hat diese guten Jungs begleitet. Hat Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, immer wenn der Koran rezitiert wird, wird dieser Hund immer erwähnt. Und wer ist das? Ein Hund. Nichts wert? Nee, er wird im Koran erwähnt. Warum? Weil er diese guten Menschen begleitet hat. Subhanallah. Der Glaube an die Engel. Also an Allah, an die Engel. Jetzt kommt der Glaube an was? An die Propheten. An die Gesandten von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer kann mir sagen, wie viele Propheten gibt es? 124.000. Okay, dein Beleg, Beweis, woher? Bitte? Beweis? Ja, okay. 25. 25, wo sind die erwähnt? Im Koran. Ah, sehr gut. Also im Koran berichtet Allah subhanahu wa ta'ala uns von 25 Propheten. Propheten und Gesandten, wir erklären gleich den Unterschied zwischen Prophet und Gesandter. Ja, also Rasul, ne? Okay. Von diesen 25 Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat, gibt es 5 Propheten, die werden genannt in der arabischen Sprache Ulil Azm. Ulil Azm, das mächtige Propheten. Wer kann mal sagen, wer die sind? Musa, Isa, Noah, also wer in der deutschen Sprache Noah? Adam, nein? Da hat gerade einer gesagt. Ibrahim. Und wer noch? Vergisst euren Propheten nicht. Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Diese Propheten werden die mächtigen Propheten genannt. Ulil Azm. 5 von denen. Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, Isa ibn Maryam, also Musa, Isa ibn Maryam, Noah auf Deutsch. Und Ibrahim a.s. Wer hat euch eigentlich Muslime genannt? Also diese. Wir haben im Koran 25 und jetzt die Antwort auf den Bruder. Allah subhanahu wa ta'ala, wir können nicht wissen, wie viele Propheten er geschickt hat. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns selber im Koran, über manche haben wir dir also berichtet und über manche nicht. Das heißt, viele hat er geschickt, die du gar nicht kennst. Deshalb, Ich habe diese Zahl von vielen gehört, aber da, also Alhamdulillah, im Islam gibt es so Beweis. Also der Glaube an den Propheten. Wer kann uns jetzt sagen, was ist der Unterschied zwischen Prophet und, vielleicht kennt ihr das in der arabischen Sprache, Nabi und Rasul? Rasul. Der Unterschied zwischen beiden. Wo wollt ihr uns helfen? Der Rasul haben wir jetzt ein Buch bekommen, die Heiligen Bücher. Also Rasul hat ein Heiligen Buch, also ein Buch, und eigentlich könnte man das den an Auftrag bekommen, ne? Einen Auftrag bekommen. Und was ist der Unterschied zwischen Nabi? Die sind einfach so, also die haben kein Buch bekommen, aber haben immer noch den Auftrag, die zum Recht zu leiten. Sehr gut. Also hier, wenn wir den Unterschied zwischen Nabi und Rasul, Rasul kann auch ein Nabi sein. Rasul und Nabi. Muhammad s.a.w. ist Rasul und ist Nabi. Und er hat aber auch einen Auftrag und er hat den Koran bekommen, den mächtigen Koran. Alhamdulillah. Ein Nabi hat keinen Auftrag, aber er konnte zum Beispiel von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt werden. Um was? Um zum Beispiel die Botschaft eines Propheten, der vor ihm war, weiterzugeben. Das ist der Unterschied zwischen Nabi und zwischen Rasul. Jetzt, viele behaupten ja, dass Isa ibn Maryam so viele Wunder vollbracht hat und alles. Und natürlich, wir sagen, wie der Koran das sagt, bi'idhnillah. Er konnte den Blinden wieder Augenlicht schenken. Er konnte den Toten wieder leben lassen. Na? Aber alles durch was? Durch Allah. Durch Allahs Macht. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch Wunder vollbracht. Viele Wunder. Und das größte Wunder, was er uns gegeben hat, ist was? Ich gebe dir ein Beispiel an die Wunder, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbracht hat. Ein Kind wurde geboren bei einer Familie. Das Kind ist 3, 4, 5, 6, 7 Jahre alt, hat nicht mal ein einziges Wort gesprochen. Und Alhamdulillah, zu der Zeit war Muhammad sallallahu alaihi wasallam da. Hat die Mutter ihren Kind genommen und ist zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Sagt ihr, Rasulallah, mein Sohn seit 7 Jahren hat nicht mal ein einziges Wort gesprochen. Kannst du nicht irgendwas machen für ihn, Bittgebet oder so? Rasulallah schaut sie sich das Kind an und sagt er, wer bin ich? Sagt er, du bist der Prophet Allahs. So einfach ist das. Sallallahu alaihi wasallam. Also, wir haben erstmal den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala, den Iman an die Engel, Iman an die Gesandten und jetzt kommen die Iman an die was? Schriften. Also an die Bücher, wenn ihr so wollt. Welche Bücher gibt es? Koran. Was noch? Die Bibel. Also die, nicht die, die heute ist, da ist, ne? Torah, es gibt Torah und es gibt, das wird auch genannt Talmud. Das sind die alten Schriften. Und es gibt noch was? Zabur. Zabur, wie heißt das auf Deutsch? Psalter heißt das. Psalter. Da, wer hat das bekommen? Der. Also schön, Alhamdulillah, Wissen ist da. Also, den Glauben an diesen Büchern muss man haben. Siehst du, warum wir sagen, gläubig passt nicht? Warum? Jeder konnte gläubig sein. Aber der Gläubige ist derjenige, der diese Sachen hier verinnerlicht hat. Er hat verstanden, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm will. Er hat verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er glaubt an die Engel. Und er glaubt, dass er zwei Engel hier haben. Alles, was du sagst, ist aufgeschrieben. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Hast du heute zu deiner Mutter was Schlechtes gesagt? Zu deinem Bruder? Alles wird eingetragen, wie geschrieben und oben geschickt nach Allah subhanahu wa ta'ala. Und Yawm al-Qiyamah wird das gezeigt. Ein Gelehrter hat einen schönen Satz gesagt, hat gesagt, لا تكتب بكف يدك شيئا يسوك في القيامة أن تمر. Du solltest mit deiner Hand nicht Schlechtes schreiben, denn du würdest dich am Ende der Tage nicht freuen, das wiederzusehen. Verstehen, was ich meine? So ist es. Was kommt jetzt? Der Glaube an den jüngsten Tag. Jüngsten Tag. Was bedeutet das? Jüngster Tag. Tag der Auferstehung. An dem Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen aus ihren Gräbern rausschickt. Die Erde wird nicht mal die gleiche sein. Die Sonne nicht mal die gleiche sein. Der Himmel wird sich spalten. Eine Frau, die gerade ihr Kind geboren hat, wird es liegen lassen und laufen. Der Sohn läuft von seiner Mutter, die Mutter von ihrem Mann, der Bruder von seinem Bruder. Alle laufen voneinander weg. Und es gibt der Glaube auch an dem Grab. Grab. Dass wir, wenn wir sterben, im Grab gelegt werden und dass es da auch eine Bestrafung gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Adab al-Qabr. Es gibt zwei mächtige Engel. Munkar und Nakir. Sie kommen mit so einem, wie so eine Art Baseballschläger. Und dann fragt er, wer ist dein Gott? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Wenn du das hier verinnerlicht hast, wirst du niemals Probleme haben zu sagen, Allah ist mein Gott. Was ist deine Religion? Al-Islam, Alhamdulillah. Wer ist dein Prophet? Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Darüber sollte, was fragt ihr mich? So habe ich danach gelebt auf der Erde. Aber jemand, der mal so war, wer ist dein Gott? War das jetzt Allah oder war das jemand anders? Einen Moment. Und dann sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dann hauen sie nochmal richtig auf den Boden. Dann kriegt er so Angst, dass er schon selber wirklich, aber jemand, der wirklich auf dieser Erde keine Angst hatte und er hat Allah richtig angebetet, der wird keine Probleme haben. Guck mal, die Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als sie da, Rasul sallallahu alaihi wa sallam erzählt ihnen das, da waren alle Männer am Weinen. Die ganzen Leute waren am Weinen. Sagten, ja, Rasulallah, ich meine, es reicht doch, dass wir auf dieser Erde geprüft werden. Müssen wir auch in unserem Grab geprüft werden? Sagte Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Allah wird diejenigen, die standhaftig hier auf dieser Erde gelebt haben, wird ihnen Standhaftigkeit geben im Grab. Verstanden, was ich meine? Halte dich an Allah subhanahu wa ta'ala in guten Zeiten, er wird dich niemals in schlechten Zeiten im Stich lassen. Aber das, was heutzutage bei den Menschen verbreitet ist, ist, was, wenn es ihm gut geht, er ist gesund, er hat die beste Frau in der Stadt geheiratet, er hat einen guten Job, er hat Geld angelegt, ist gut geworden. Na? Er vergisst Allah zu sagen, Alhamdulillah, Allah, dir gebührte Dank. Aber wenn er krank wird oder Geld verliert, dann kommt er zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, im Guten Allah gedenken, wenn du krank bist, Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich nicht eine Sekunde allein. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das uns vorgemacht. Im Guten, Aisha radiallahu anha, nach seinem Tod, kommt Ubayd ibn Umayr mit Atta, ein Gefährter, zu Aisha radiallahu anha, zu seiner Mutter, der Gläubigen. Sagt ihr, ja Aisha, du Aisha, erzähle uns die schönste Sache, die du vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen hast. Das ist im Guten. Sagt sie, er ist eine Nacht aufgestanden, ich bin ihm gefolgt. Sagte er zu ihr, du Aisha, lass mich meinen Herrn dienen. Sagte Aisha, ich liebe es, dass du deinen Herrn dienst. Sagt sie, der ist die ganze Nacht am Beten gewesen. Sein Bart war voller Wasser, Tränen. Plötzlich war der ganze Boden voll. Er hat nicht 5 Minuten gebetet, die ganze Nacht. Plötzlich klopft es an die Tür. Wer kommt? El Muazzin. Wer ist das? Bilal ibn Rabah. Er will ihn nehmen zum Morgensgebet, während andere schlafen. Ha? Der betete fast um 10, um 11. Und manche beten das abends um 18 Uhr. Ha? Nein, die haben das gebetet. Sagt Bilal, während er sieht den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam am Weinen. Sagt, ja Rasulallah, Allah hat dir vergeben, was war und was sein wird. Was machst du? Sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Verstehst du deinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Guck mal jetzt in der Not, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht vergisst. Aisha radiallahu anha fragt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hast du einen schlimmeren Tag erlebt als Uhud? Kennt ihr Uhud, wo er verletzt worden ist? Ha? Sallallahu alaihi wa sallam, hast du einen schlimmeren Tag erlebt als diesen Tag? Sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ich habe von deinem Volk viel Schaden erlebt. Die haben mir viel Schaden zugefügt. Am schlimmsten war das, als ich zu Taif gegangen bin und habe mit diesem Kulal gesprochen und er wollte mir nicht helfen, damit ich die Botschaft Allahs an die Leute bringe. Also bin ich gegangen, wisst ihr, die haben ihn ja verletzt, seine Füße waren blutig, sallallahu alaihi wa sallam. Sagte Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ich bin gelaufen, ich habe gar nichts gesehen, ich habe gar nicht nachgedacht, bis ich an einem Ort, das heißt Qarn al-Thalib, bin ich angekommen. Plötzlich gucke ich nach oben. Da ist Jibril. In einer Jibril über seinen Kopf sagt ihm, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesehen und gehört, was passiert ist. Wenn du willst, gib nur den Befehl. Dann wird er diese Leute, die dir Schaden zugefügt haben, in diesen zwei Bergen, Al-Akhshabayn, platt machen. Aber Rasul sallam war kein Rächer. Er wollte sich nicht rächen. Wie die Leute heute machen. Wenn er einen Krieg führt, er zerstört das ganze Land und die ganzen Leute tötet er. Nein, Rasul sallam wollte das nicht. Er wollte nur, dass die Leute Allah lieben. Hat er gesagt, nein, umso mehr wünsche ich mir, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus ihren Ländern Kinder auf die Welt bringt, die Allah preisen und dienen. Siehst du, wie weit? Also, Allah im Guten nicht vergessen, er wird dich im Schlechten niemals im Stich lassen. Subhanahu wa ta'ala. Also, der Glaube an den jüngsten Tag. Dass es eine Bestrafung gibt am Tag. Und dass du alles, was du gemacht hast, vor Allah subhanahu wa ta'ala ersichtlich ist. Achte drauf. Ein Gelehrter sagt, solange dein Herz schlägt in deinem Körper, solltest du immer Allah um Vergebung bitten. Und bitte Allah um Rechtleitung. Viele von uns beten fünfmal am Tag, inshallah. Aber er versteht nicht, was es bedeutet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawm al-Din. Hör mal. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Was bedeutet das? Wer kann mir das erklären? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Das heißt, Allah, ich diene dir, hilf mir, unterstütz mich, führe mich auf dem geraden Weg. Wer tut das? Wer betet Allahu Akbar? Alhamdulillah. Ruhe! Was? Die meisten? Alhamdulillah. Was ist das? Sport? Nimm dir Zeit für Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mein Diener hat mir gedankt. Hör das! Maliki Yawm al-Din. Sagt, mein Diener hat mich geehrt. Also er hat Gutes über Allah gesprochen. Er hat ihm die Herrlichkeit zugesprochen. Hör das, genieß das. Und dann, wenn du sagst, mein das auch mit deinem Herz, wenn du sagst, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hör das mit deinem Herz und mit. Glaub es mir, ich sag dir. Damit du das Gebet genießt und damit du das erreichst, dass du glücklich bist als Moslem, musst du daran arbeiten. Es wird nicht einfach so sein, dass ich jetzt zwei, dreimal gebetet habe und sage, Alhamdulillah, ich habe ein Bad gemacht, die ganze Leute begrüßen dich. Nein, damit du es genießt und damit du wirklich ein guter Diener bist, musst du daran arbeiten. Rasul sallam sagt, inna fis salati la shughla. Im Gebet gibt es Arbeit. Arbeit macht es. Und glaub es mir, guck mal, das Jannah, also das Paradies, inshallah, jeder von euch kommt ins Paradies. Wir treffen uns, inshallah, dort. Sagt Amin. Amin. Guck mal, was hat Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt? Hat er gesagt, bete fünfmal am Tag, das sind wie viele Minuten? Dhuhr oder Asr oder Isha? Fünfmal am Tag. Lass die Unzucht, lass die schlechten Mädchen. Willst du heiraten? Such dir die gute Frau von ihnen an. Diese Gläubige, die Allah fürchtet. Heirate sie. Genieße die Zeit mit ihr. Nimm sie an ihre Hand und zeig ihr den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir dort im Himmel vorbereitet, was weder ein Auge gesehen hat, noch ein Ohr gehört hat, noch ein Herzenswunsch jemals ein Mensch sich vorstellen kann. Kannst du dir das vorstellen? Das hat Allah subhanahu wa ta'ala für uns vorbereitet. Für was? Für ein bisschen Gebete und ein bisschen, dass wir ihn fürchten. Das alles. Subhanallah. Und das Beste jetzt kommt. Al-Qadr. Und das ist Vorherbestimmung. dass Allah subhanahu wa ta'ala es vorgesehen hat. Dass zum Beispiel ein Mann und eine Frau heiraten, sie bekommen ihr Kind, nach 3 Monaten stirbt das Kind. Allah subhanahu wa ta'ala wollte das so. Allah wollte, als du dein Auto gekauft hast, dass du 3 Tage später einen Unfall, Auto ist kaputt. Allah wollte, dass du, wenn du die Treppen runtergefahren bist, dein Bein gebrochen hast. Halal, halal. Wer daran glaubt, lebt glücklich. Und wer nicht daran glaubt, wird immer Fragen haben, die man nicht beantworten kann. Stell dir mal vor, er wird dir fragen, warum bin ich schwach und ist er stark? Warum hat er so viel Geld und ich bin arm? Warum ist er so mächtig und ich bin eine Niete? Ha? Warum hat er eine 1 geschrieben und ich nicht? Fragen, die man nicht beantworten kann. Aber wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala verteilt es, wie er will, er gibt dem und gibt dem, er gibt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, es gibt Menschen, die haben Kinder und es gibt andere, die tun alles, um ein Kind zu bekommen und bekommen es nicht. So will es Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat es entschieden. Er gibt dem und gibt dem. Und Rasul Hassan sagt uns einen Satz, der ist so schön. Sagt, irda bima qasama lak Allah, takun aghna an-nas. Sei zufrieden mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, wirst du der Reichste auf dieser Erde sein. Subhanallah. Also, die Vorherbestimmung, diesen Glauben. Das war erstmal sozusagen diese Punkte, die jeder Muslim wissen soll. Den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Engel. Die Propheten. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel uns von den Propheten erzählt? Warum hat uns über Ayyub erzählt? Ayyub, der so viel gelitten hat und geduldig war. Warum hat er uns zum Beispiel über Nuh? Subhanallah. Wenn du die Geschichte von Nuh liest, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte kriege, Gänsehaut. Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Stell dir mal vor, ein Vater, denke ich mal hier von euch, er hat seinen Sohn. Er sieht, dass sein Sohn in dem falschen Weg ist. Auf dem falschen Weg ist. Sagt Sohn, ja, subhanallah, lass diese Frau, mit der du bist. Oder lass den Alkohol, oder lass die Drogen. Hab viele Jugendliche heutzutage, subhanallah. Komm auf den richtigen Weg. Komm in die Moschee. Ich helfe dir. Ich tue alles, damit du Allah liebst. Er will nicht. Er sucht sich den falschen Weg. Nuh a.s. war ein Prophet. Sagt zu seinem Sohn, ja, Bunay, Sohn, steig mit uns. Kennt ihr die Geschichte mit dem Boot? Ha? Subhanallah. Guck mal diesen eingebildeten Jungen. Sagt er, Sa'awi ila Jabal, ich werde mich auf die Spitze des Berges begeben. Ab vom Wasser. Er denkt, er könnte von Allah subhanahu wa ta'ala entkommen. Sein Vater hat Wissen über Allah, eine direkte Verbindung zu Allah. Sagt er, la asum al-yawma min amrillah. Keiner kann dich vor Allah subhanahu wa ta'ala retten. فَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغَرَقِينَ. Dann kam eine Welle, trennte zwischen den Weiden, da war er von den Ertrunkenen. Und guck mal, subhanallah, Nuh, nachdem die Sache etwas ruhiger geworden ist, bittet Allah subhanahu wa ta'ala, sagte, inna bini min ahli, also mein Sohn, der ist von meiner Familie. Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagt. Er ist nicht von deiner Familie, denn das, was er tat, ist eine Tat des Ungläubigen. Sagt Nuh, ich bitte dich um Vergebung, oh Allah. Guck mal, dass der, subhanallah, was für eine Geschichte. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie uns nicht erzählt, damit wir da sitzen und darüber, nein, damit du daraus lernst. Damit du deinen Sohn schon von Anfang an zeigst, liebe Allah und liebe seinen Propheten Muhammad s.a.w. Das ist der beste Weg, den du machen kannst. Und subhanallah, wenn du das siehst heute, viele Eltern machen es auf diesem Weg ganz kaputt. Ja, subhanallah, wenn du heute siehst, ich weiß nicht, die Familien, die wirklich von Anfang an beten und den Islam praktizieren. Guck dir, wenn du zu Hause betest, Allahu Akbar, dein Sohn, wenn er 1,5 Jahre alt ist, 2 Jahre, der kommt neben dir. Der steht neben dir. Er versteht zwar nicht, er geht runter auf. Das habe ich zu Hause, mein Sohn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm recht lassen. Allah, ich gucke meinen Sohn an, der ist 2 Jahre alt und ich habe Angst vor ihm. Was wird er? Aber ich möchte alles dafür tun, dass er glücklich wird. Womit? Mit dem Islam. Mit dieser Religion. Weil das ist das Beste für ihn. Verstehst du, was ich meine? Also, diese Geschichten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns erzählt, erzählt uns, damit wir aus unseren Fehlern lernen und damit wir ein gutes wie heißt das mal, gute Vorbilder haben. Was haben wir für Vorbilder heute? Naja, Tupac, 50 Cent, was weiß ich wer. Ha, das sind unsere Vorbilder. Subhanallah. Dein Vorbild sollte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Weißt du, was der Allah subhanahu wa ta'ala sagt? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ihr habt in eurem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein gutes Vorbild. Vorbild sallallahu alaihi wasallam. Und glaub es mir, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der besser ist als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geh nach Norden, Osten, Westen, such! Hol dir die ganzen Geschichten über die ganzen besten Männer dieser Welt. Du wirst keinen finden, der besser als Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und lies mal die Geschichten über die Helden. Und all diese Leute wirst du keinen besseren als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war der beste Ehemann, den man kannte. Und der beste, subhanallah, neben ihm wohnt ein Jude. Jeden Tag tut er Müll, beschimpfte ihn, verfluchte ihn. Sallallahu alaihi wasallam. Als dieser Jude krank geworden ist, Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht, klopft an die Tür und geht ihn besuchen. Kannst du so sein? Das ist, wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wenn ihr jetzt Fragen habt oder Kommentare habt, dann lasst uns ein bisschen was darüber reden. Oder wollt ihr alle ganz schnell nach Hause? Ich will ein bisschen Wasser trinken. Hier, hier vorne. Oder an den Zahn und Fenster. Ja, ja. Können Sie mehr über Vorherbestimmung was erzählen, über Vorherbestimmung? Kann man das noch ändern oder ist das alles so? Das ist gut. Also erstmal über Qada und Qada. Ich wäre es ein bisschen anders. Also es geht, man kann nichts dran ändern. Also dass ich irgendwas mache, damit mein Schicksal sich verändert nicht. Und es gibt auch eine Erzählung, es geht auch um die Hölle und das Paradies. In dem ein Mann sitzt mit dem Propheten Muhammad und sagt ihm, ja Rasulallah, sind die Leute, die ins Paradies kommen, schon klar? Also man weiß, wer die sind. Und sind die Leute, die in die Hölle kommen, auch schon bekannt? Sagt der Rasulallah, ja. Sagt dieser Mann, kann man da was dran ändern? Also ist die Tinte schon trocken, dass man gar nichts mehr schreiben kann? Sagt der Rasulallah, fa'amalu. Das heißt, jeder wird dort unterstützt für das, was er geboren wird. Das heißt, derjenige, der für das Paradies geboren ist, wird dafür unterstützt. Und derjenige, der für die Hülle, weil er jetzt will, Gott bewahren ist, der wird dort unterstützt. Das heißt, wenn du heute hier bist, du bist schon auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Zeichen, dass du Allah liebst. Und Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt dich. Und viele Leute von uns, und das kenne ich selber und das kennen viele, jeder von uns, guck mal ein paar Jahre zurück und guck mal heute, wo du bist. Wo warst du? Es gab Zeiten, vielleicht hast du gar nicht gebetet, vielleicht hast du viele schlimme Sachen gemacht. Aber heute hat sich dein Leben geändert. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich mehr und mehr recht geleitet. Ha? Du guckst nach hinten und sagst, A'uzu billah, was habe ich damals gemacht? Das ist es. Also, Qada und Qadar, deshalb viel, es gibt viele Menschen, die immer Bittgebete machen, die eigentlich damit nicht zu vereinbaren sind. Qada heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache bestimmt hat und sie wird passieren. Ich kann nichts daran erinnern. Ich kann aber zum Beispiel Allah bitten, dass zum Beispiel, wenn mir was passiert ist, dass das, was ich mache oder wie ich diese Sache annehme, akzeptiere mit Geduld. Eine Frau zum Beispiel, ihr Mann ist gestorben. Nicht ihr Mann, es war ihr Vater. Kommt sie zum Grab, fängt er an zu heulen, zu schreien, hat nichts gelassen, was gut ist. Kommt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sieht sie und sagt ihr, Geduld. Sagt sie, ja, natürlich, du sagst mir Geduld jetzt. Nicht dein Vater ist gestorben, mein Vater. Die wusste nicht, dass das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sie gelassen, ist gegangen. Als sie danach gefragt hat, wer das war, haben sie ihr gesagt, es ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War sie sehr traurig darüber. Ist sie zu ihm gegangen und hat sie ihm gesagt, ja, Rasulullah, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Sagte, As-Sabu, also das heißt, wenn du Geduld hast, dann machst du es sofort, nicht danach. Das heißt, nicht nachdem ich meine Klamotten gezerrissen habe und die ganzen Leute mich auf der Straße versammelt habe, gehe ich nach Hause und denke, oh, was habe ich denn gemacht? Nein, die Geduld ist in dem Moment, muss sie eintreten. Und das beste Beispiel, Abu Bakr Siddiq, subhanallah. Ich meine, wenn ihr die Geschichte kennt, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, und das war das Schlimmste, was passieren konnte, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Yani Anas ibn Malik erzählt, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Stadt gekommen ist, also in Medina, gab es ein großes Licht. Und als er gestorben ist, hat sich alles in Dunkelheit verwandelt. Er war für sie ihr Vater, ihre Mutter, er war alles für sie. Und plötzlich stirbt er. Subhanallah. Und dann, Abu Bakr Siddiq, guck mal, dieser Mann, subhanallah, er hat sich zurückgehalten. Umar ibn Khattab, manche von denen sind unmächtig geworden. Ali ibn Abi Talib, der konnte nicht mehr stehen. Umar ibn Khattab nahm sein Schwert raus und fing an damit zu beten und hat gesagt, wer sagt, dass Muhammad tot ist, der soll mich begegnen. Dann kommt Abu Bakr Siddiq. Der Koran hat ihn erzogen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sein bester Freund. Sagt er, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا رُسُلٌ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلْ انقلبتم على أعقابكم. Und Muhammad ist nichts anderes als ein Prophet. Er ist ein Prophet. Wenn er getötet oder stirbt, verändert ihr eure Lage? Und wer seine Lage verändert, der wird Allah subhanahu wa ta'ala gewiss keinen Schaden zufügen. Sagt Umar ibn Khattab, als hätte ich diesen Vers zum ersten Mal gehört. Aber dann siehst du, wie manchmal, wenn ich überlege, ich meine, wir haben alle Familien, subhanallah. Yani, wenn man überlegt, dass sein Sohn stirbt, ich sage immer, Frau, was das für eine Katastrophe ist. Deine Frau stirbt. Yani, subhanallah, ich habe das erlebt bei einer Familie, eine gläubige Familie, alhamdulillah. Ein Mann und seine Frau. Seine Frau musste für eine Woche in ihre Heimat fahren, weil ihr Vater krank war. Dieser Mann hat das Schlafzimmer verlassen und hat die ganze Woche im Wohnzimmer geschlafen, weil für ihn war das unvorstellbar, dass seine Frau da nicht ist. Er konnte es nicht genießen, in seinem Schlafzimmer zu schlafen. Guck mal, was ist das? Sie ist nur für eine Woche weg. Stell dir mal vor, wenn deine Frau stirbt oder wenn dein Vater stirbt. Der Mensch, wir wissen alle, wir haben uns alle geeinigt, dass der Tod kommen wird. Aber wenn es eintritt, können wir damit nicht so gut umgehen. Aber der gläubige Mensch muss sagen, la hawla wa la quwwata illa billah. Und guck mal, diese gläubige Frau, subhanallah, eine gläubige Frau, als der Teufel geschrien hat, bei einer Schlacht, sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist gestorben. Ja? Kam man später zu ihr und sagte, dein Vater, dein Bruder, dein Mann sind getötet worden. Was hat diese Frau gemacht? Ja, subhanallah, ich überlege, wenn unsere Frauen heute, was würden sie denn machen? Sie würden anscheinend vom 14. Stock runterspringen. Diese Frau sagte, und was macht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie geht's ihm? Sagte, dem geht's gut. Bringt mich zu ihm. Als sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, sagt die zu ihm, subhanallah, yani, wenn dieser Hadith nicht richtig ist, würde ich denken, das ist keine normale Frau. Aber guck mal, wie der Glaube ihren Herzen getroffen hat. Sagt er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jede Katastrophe ist annehmbar, kann ich akzeptieren, solange es dir gut geht. Subhanallah. Das ist der Iman, den wir brauchen. Und wir müssen krank. Und guck mal, Herakl. Ihr kennt ja die Geschichte von Herakl, Heraklius, als die erste Hijra. Also wo die Muslime das erste Mal Makkah verlassen haben und gingen nach Abyssinien, Habesha. Ja, kennt ihr. Ja. Guck mal, dieser König, als sie versucht haben, die zurückzuholen. Sagt der König, wer ist Muhammad? Sagt er, ist ein Mann, der sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm das und das. Dann fragt er ihm eine einfache Frage. Sagt er zu ihm, die Menschen, die ihm folgen, sind das Reiche oder Arme? Sagt er, das sind arme Menschen. Sagt er, wenn sie gequält werden, kehren sie, also lassen sie von der Religion ab oder halten sie sich richtig fest. Sagt er, subhanallah, je mehr wir sie quälen, desto strenger sind die. Die wollen nicht mehr davon ablassen. Hört mal, was er sagt, subhanallah. Sagt er, so ist der Glaube, wenn er die Tiefe des Herzens berührt. Das ist es. Mehr kann man nicht dazu sagen, subhanallah. Noch eine Frage. Ja, unser Kleiner. Ja? Das ist klar, ja. Ja gut, okay, dann denke ich mal, wie viel Uhr haben wir? Ja, also erstmal will ich sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass hier auch, ich weiß nicht, was ihr für Aktivitäten habt und so. Es war mir heute wichtig, das zu klären, weil das schulde ich euch, also schulde ich jedem. Es gibt aber wirklich sehr viele Themen, über die wir sprechen wollen. Zum Beispiel, wer war Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unsere Schwestern. Wer sind die Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wer kann uns die nennen? Sagt mal. Wer war die erste Frau, die er geheiratet hat? Khadija. Das war die einzige Frau, oder? Achso, nein, Khadija, die erste. Die zweite? Nee, die zweite war nicht Aisha. Die zweite war Sauda bint Zama. Sauda bint Zama. Die dritte? Aisha radiallahu anha. Aisha ist die Tochter von wem? Abu Bakr Siddiq. Wie heißt eigentlich Abu Bakr Siddiq? Ist das sein Name richtig oder? Heißt Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Uthman heißt er. Ja. Die vierte Frau, die er geheiratet hat, wer war die? Maimuna. Nee, Maimuna war ganz am Ende. Wir waren noch nicht auf der Liste. Also, die vierte Frau war die Tochter von Umar ibn Khattab. Hafsa. Und dann die fünfte, Zainab bint Jahsch. Zainab bint Jahsch. Die sechste, Juwariya, hat eine gesagt? Juwariya. Dann noch eine, Zainab bint. Rasul Hasan hatte zwei Zainab, zwei Frauen, die Zainab hießen. Zainab bint Jahsch und Zainab bint. Ja. Zainab bint Jahsch und Zainab bint. Also? Zainab bint Jahsch und Zainab bint Jahsch. Okay, es gab noch eine Sophia. Wie heißt die Sophia? Es gab viele Muslime kommen durcheinander mit diesen Sophia. Also es gibt zwei Sophia. Eine Sophia bint Huyay, das war die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt noch eine Sophia und die heißt, die ist aber die Tante des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also die Schwester von Hamza radiallahu anhu. Und dann gibt es Ramla. Wer ist Ramla? Ramla bint Abi Sufyan. Die heißt Ummu Habiba. Ihr müsst wissen über diese Frauen, das waren die Mutter der Gläubigen. Und dann gibt es Sophia bint Huyay und dann gibt es noch eine. Maimuna hat einer gesagt. Maimuna. Also, das sind die ungefähr. Okay. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, es gibt 10 Männer, die ins Paradies kommen. Nennt mir zwei oder bin ich glücklich, gehe ich nach Hause. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ja. Abu Bakr Siddiq. Eigentlich ist es ganz einfach. Die ersten vier kommen ins Paradies. Abu Bakr. Omar, Ali, bis zu Leib und Awad und all diese Gefährten, ne? Inshallah. Also, ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was geben können heute Abend, dass ihr nicht umsonst gekommen seid. Und inshallah, wenn ihr so wollt und Allah will, inshallah natürlich, werden wir uns nochmal treffen, inshallah. Und das nächste Mal werden wir über was ganz anderes reden. Inshallah.